Erster die Nachkommen von Aaron wurden in verschiedene Gruppen eingeteilt, wobei seine Söhne Nadab, Abihu, Eleazar und Itamar hießen. Zweiter, weil Nadab und Abihu vor ihrem Vater starben und keine Söhne hatten, übernahmen nur Eleazar und Itamar das Amt des Priesters. Dritter, David teilte sie zusammen mit Zadok und Ahimelech in ihre Dienste ein, damit jeder seine festen Aufgaben im Heiligtum kannte. Vierter, da es bei den Nachkommen von Eleazar mehr Anführer gab als bei Itamar, teilte man ihnen 16 Gruppen zu, während Itamar 8 erhielt. Fünfter, man entschied über die Verteilung durch das Los, weil es in beiden Familien wichtige Männer gab, die Verantwortung im Heiligtum trugen. Sechster, der Schreiber Semaja schrieb die Namen vor dem König auf, während abwechselnd Familien aus den Linien von Eleazar und Itamar ausgelost wurden. Siebter, das erste Los fiel auf Jojarib, während das zweite Los an Jedaja ging. Achter, das dritte Los erhielt Harim und das vierte Los ging an Seorim. Neunter, das fünfte Los fiel auf Malchia, während das sechste Los Miyamin zugewiesen wurde. Zehnter, das siebte Los bekam Hakos und das achte Los erhielt Abia. Elfter, das neunte Los fiel auf Jesua, während das zehnte Los an Sechania ging. Zwölfter, das elfte Los erhielt Eliasib und das zwölfte Los ging an Jakim. Dreizehnter, das dreizehnte Los fiel auf Hoppa, während das vierzehnte Los Jesebeab zugewiesen wurde. Vierzehnter, das fünfzehnte Los bekam Bilga und das sechzehnte Los erhielt Immer. Fünfzehnter, das siebzehnte Los fiel auf Hesia, während das achtzehnte Los an Hapizes ging. Sechzehnter, das neunzehnte Los erhielt Petaja und das zwanzigste Los ging an Jeskel. Siebzehnter, das einundzwanzigste Los fiel auf Jachin, während das zweiundzwanzigste Los Gamul zugewiesen wurde. Achtzehnter, das dreiundzwanzigste Los bekam Delaja und das vierundzwanzigste Los erhielt Masja. Neunzehnter, dies war die feste Ordnung für ihren Dienst im Tempel, wie sie Aaron nach dem Befehl Gottes für sie festgelegt hatte. 20. Auch für die übrigen Nachkommen von Levi wurden Anführer bestimmt, wie zum Beispiel Subael und Jedeja aus der Familie Amrams. 21. In der Familie von Reabja wurde Jissia als das wichtigste Oberhaupt für den Dienst ausgewählt. 22. Aus der Gruppe der Jezariter wurde Selomot gewählt, dessen Nachkomme Jahat ebenfalls eine wichtige Rolle übernahm. 23. Zu den Nachkommen von Hebron gehörten Jeria als Oberhaupt sowie Amaja, Jahasil und Jekamim als weitere Anführer. 24. Die Nachkommen von Usiel waren Micha und dessen Sohn Samir, die ebenfalls zum Dienst im Tempel gehörten. 25. Der Bruder von Micha hieß Jissia, und zu seinen Nachkommen gehörte Sachaja, der ebenfalls Aufgaben übernahm. 26. Die Söhne von Merari waren Mali und Muse, zu denen auch die Nachkommen seines Sohnes Jasia zählten. 27. Zu den Nachkommen von Merari durch seinen Sohn Jasia gehörten Soham, Sakur und Ibri. 28. Von Mali stammte Eleazar ab, der jedoch keine Söhne hatte, die ihm in seinem Amt folgen konnten. 29. Aus der Familie von Kis stammte Jeramil ab, der ebenfalls zu den Leviten gehörte und seinen Dienst verrichtete. 30. Die Söhne von Muse hießen Mali, Eder und Jerimot, welche die Leviten nach ihren jeweiligen Familien repräsentierten. 31. Genau wie die Priester warfen auch sie Lose vor König David, damit die Aufgaben gerecht zwischen den Familienoberhäuptern und ihren Brüdern verteilt wurden.